kurz noch ein technisches Detail, das bestimmt auch Ihre Bewunderung finden wird. Hallihallo, Sunday Eve Show. Heute mit, ja, mit wem? Colin und Rick. Rick auch, oder? Ja, Rick auch. Und natürlich noch Robert Wrench Records, in die Colin vertritt. Nein, nicht vertritt, supportet heute die Sendung, moderiert. Ich habe heute frei, ich mache die Technik. Und Robert Wrench Records, wer ist da noch da? Mikrofon 2? Der Christoph, sozusagen der Kopf des Labels, der Chef, und Jörg. Der ohne Name. Der ohne Name. Auch als die DJs D-Tech und No Name bekannt. Sehr schön. Und wir haben heute eine Stunde, schönes Wetter und viel Kuchen und leckere Getränke hier im Studio. Wir haben es richtig schick gemacht. Ja, und eigentlich wollte ich gar nicht so viel reden, Colin, sondern ran hier und stell kurz die Jungs nochmal vor, beziehungsweise was es in der nächsten Stunde geht und was du da so vorbereitet hast. Ja, vom Prinzip her haben wir jetzt für den Anfang ja eigentlich schon alles gesagt. Heute Robert Wrench Records Spezial. Ja, das erste Stück läuft schon im Hintergrund. Es war die erste Platte auf Robert Wrench Records. Ich würde sagen, wir hören das mal rein und dann beschnattern wir alles Weitere. Geht los. Hallo, hallo. Hier ist die Colleen. Live auf der Sunny Eve Radio Show. Colo Radio. Heute mit dem Robert Ranch Records Spezial. Am anderen Mikrofon ist der Christoph, Labelchef und Betreiber von Robert Ranch Records. Genau. Ne, Christoph? Auch als DJ bekannt. Er dreht hier ja gerade für uns noch ein paar Blättchen. Ja. Schöne Sonntagsmusik. Zum Glück scheint heute mal die Sonne. Passt ja, super. Gute Laune-Musik, raus genau. In den Park, sage ich dann nur. Auch wenn es ein bisschen kühl ist. Aber wir sind hier. Okay. Christoph, erzähl mal was. Robert Ranch Records gibt es jetzt seit über 2 Jahren. Gibt es jetzt seit 2000, also das erste Release kam 2008 raus, im April. Offiziell gegründet haben wir das, oder habe ich das Label 2007, im November. Mit der gewissen Vorlaufzeit, natürlich Release-Vorbereitungen und dann kam halt 2008 im April das erste Release von uns dreien. Das war die erste Scheibe, die wir Die erste Scheibe, die wir zuallererst gehört haben von den Gnarzen-Partisanen, welche Ronald Christoph und Nonium und meine Wenigkeit darstellen. Ja. Ja, und das Stück Mini-Baguette ist damals in dem Club Ostkino entstanden, also die Idee zu dem Track. Ostkino, die Melodie in Carmens. In Carmens, da kommt ihr oder du und auch der Nonim. Genau, genau. Eigentlich auch her. Es ist eine lange Geschichte. Ich glaube, das müssen wir jetzt heute nicht anreißen. Wäre zu viel des Guten. Jetzt sind wir in Dresden. Noch eine Stunde hier haben und deswegen. Hier ist das Kind auch geboren. Genau, das Labelkind. Genau, genau. Genau. Wer hat denn, gehört denn mittlerweile alles dazu? Ja, wir haben. Hat sich ja ein bisschen was getan. Es hat sich einiges getan. Wir sind jetzt. Ich glaube, acht Leute, ja. So viel schon. Sieben, acht Leute sein. Ja. Viele beheimatete Künstler, Kollegen, unter anderem halt Ronald Christoph. Der jetzt in Berlin, der in Berlin heißt, jetzt ist, schon genau. Seit über 10 Jahren eigentlich, nicht? DJ Nonim, also jetzt, Jörg. Genau. Michael Hoffmann, DJ Hoffi aus Berlin, der auch aus Carmens stammt ursprünglich. Dann haben wir natürlich mich mit dabei und den Mirko B. noch aus Carmens, der gerade sich im Ausland befindet, kann leider heute nicht hier sein. Ja. Schade, aber wir grüßen ihn, vielleicht hört er es ja und wenn er es nicht heute hören sollte, dann schicken wir es ihm noch rüber. Genau. Und wie gesagt, dann sind jetzt noch neue Leute dazugekommen. Ein Neuzugang aus Georgien, der Lado Odilavadze, alias DJ Lado. Werden wir dann nochmal genau, was vorstellen? Genau, da hören vorstellen, wir dann, ne? Da hören wir dann ein neues Release und ein neues Stück aus von dem neuen Release. Okay. Dann haben wir noch einen Neuzugang, mit dem wir gerade in Vertragsverhandlungen sind. Das ist ein Kollege aus Leeds, Ashkar nennt er sich. Okay. Das ist aber noch nicht spruchreif. Das ist noch Zukunftsmusik. Ja. Ich denke mal, vielleicht Ende des Jahres. Okay. Können wir da Näheres drüber zu sagen. Also es ist ja so, aktuell gibt es 2 Releases auf Robert Ranch Records. Genau. Die erste war die Mini Baguette, genau. Ja, die erste Nummer, die wir gehört haben. Die zweite hören wir dann auch nochmal rein. Das war eine EP. Das war eine Various Artists EP. Genau, da hat auch Künstlern. Meine Wenigkeit, die Colleen, ein bisschen was mitgewischt. Genau. Genau, und 2 Releases stehen jetzt an, 2 neue Releases. 2 neue Releases stehen jetzt an. Das wäre zum einen ein Release von Mirko B., das wären 4 Tracks. Ist eine schöne sphärische Platte mit viel Gefühl. Hören wir dann nochmal rein. Hören wir dann einfach mal rein. Eine Sommerplatte passend für. Ist eine Sommerplatte passend für Open Airs. Einfach zum Entspannen und draußen feiern. Okay. Nichts für den kleinen Club, sage ich nur. Okay. Ja, würde ich sagen, ja. Wir lauschen noch ein bisschen Musik, gell? Und dann, wie gesagt, vom Lado noch das Release. Genau, und da hören wir dann auf jeden Fall rein und dann melden wir uns nochmal zu Wort. Genau. Wir wollen ja jetzt nicht totlabern, ne? Okay, gut. Bis gleich. Bis gleich. So, liebe elektronische Meute, ihr hört die Sunday Eve Radio Show. Am Mikrofon die Colleen, am anderen Mikrofon der Dietek oder auch der Christoph, Labelmacher von Robert Ranch Records. Ja, wir haben uns heute in einer kleinen Familienrunde zusammengefunden, um euch ein bisschen was über Robert Ranch Records zu erzählen. Erst haben wir uns schon unterhalten über die etwas älteren Geschichten, Nummer 1 und Nummer 2, genau. Die Releases der letzten zwei Jahre. So, jetzt kommt neues Zeug raus und ihr hört jetzt ganz frisch. Premiere. Kleine Premiere. Genau. Also die Platten sind jetzt gerade im Presswerk, es ist eigentlich frisch im Druck und wir hören uns jetzt zum ersten Mal. Die Dresdner haben den Genuss, das jetzt wirklich live zum ersten Mal zu hören. Okay, ist das erste Stück? Das ist jetzt das zweite Stück auf dem vierten Release. Das zweite Stück, okay. Mirko B. hat diese Shuttle-EP, heißt sie, glaube ich. Genau, ja? Genau. Genau, ja, produziert. Ja, kommt, Mirko kommt wann genau raus? Die kommt, ich denke mal, Ende Mai, Anfang Juni. So, wenn alles klappt. Wenn nichts dazwischen kommt. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, auf den typischen aktuellen Seiten. Wenn im Presswerk keine Bombe einschlägt, dann auf jeden Fall zeitnah. Oh, ja. Okay, wir hauen jetzt erstmal rein. Ne? War sie nur also? Premiere, die Kostprobe. Ein Stück von vielen. Ein Stück von vielen. Wie viele Stück sind drauf? Vier Stück? Vier Stück sind drauf, genau. Robert Rein, drei. Robert und sind alle sehr, sehr, oder leicht tranzig, kann man so schon sagen. Leicht tranzig. Entgegen dem aktuellen entgegen Strom, dem aktuellen oder? Clubstrom, minimal trocken. Was klingt auch sehr oldschoolig, würde ich mal behaupten. Ja. Nach Sommer auf jeden Fall. Genau. Und ich hoffe, die Sonne hat es gehört. Und hält sich jetzt auch mal ein bisschen dran. Genau, also das, was ihr gerade gehört habt, war eine von den vier Stücken auf der Shuttle-EP Robert Ranch Records Nummer 003. Ja? Genau. Von Mirko B. Ein alter Kamenzer, seit ganz vielen Jahren, Zauntüftler, oder? Ein alter Tüftler, der in seinem Räumchen Ankro produziert, so wie er Zeit hat und wie er zu Hause ist. Also wenn es gänge, glaube ich, von 0 bis 24, oder? Wenn es 48 Stunden am Tag gäbe, würde er wahrscheinlich auch die Zeit mit Produzieren verbringen. Genau, okay. Ja, jetzt hören wir noch rein. Noch eine Premiere in die Robert Ranch Records 004. Hören wir mal in das vierte Release rein vom Lado. Lado ist übrigens 2009 zum DJ und Produzenten von Georgien gewählt worden. Okay. Was eigentlich ein kleiner Glücksgriff ist, sage ich mal so. Also hat mich sehr gefreut, es kam sehr überraschend zum Ende des Jahres, diese Nachricht. Wie kam es zu der Kooperation? Ich habe im letzten Jahr im Herbst Demos bekommen von ihm, habe mir nichts weiter dabei gedacht, habe reingehört und es hat mir prompt gefallen. Also selten, dass mir Musik sofort gefällt und bei ihm war es eben der Fall. Auch ein kleiner Überflieger, Lado kommt aus Georgien. Lado kommt aus Georgien, er wohnt in Tiflis, direkt Hauptstadt von Georgien und ist dort eigentlich ein sehr regional bekannter Künstler. Okay, genau. Vielleicht kommen sie auch irgendwann mal hin. Ihn mal hierher zu holen und vielleicht mal hier eine Release-Party zu machen, irgendwie in der Richtung. Ich denke das wird auch schon klappen, jetzt hören wir nochmal rein. Genießt es, genau. This drop is ihr Lieben, da haben wir reingehört in die ganzen neuen Sachen. Robert Ranch Records Nummer 004. Wird genau. Auch circa Juni rum? Wird zeitgleich mit der 3 rauskommen. Okay, das war und ist der Lado. Das war und ist Lado. Produzent, DJ aus Georgien, Neuzugang bei Robert Ranch, ja? Genau, wird auch noch einen schicken Remix dazu geben, glaube ich. Es gibt einen Remix und zwar vom Eltron aus Berlin, der ursprünglich auch hier aus der Gegend stammt, kommt aus der Nähe von Kamenz ursprünglich. Und ist jetzt schon seit vielen Jahren in Berlin und ist da schwer aktiv, ist bei Festplatten im Label mit dabei. Er macht das Booking für eine Tresorgeschichte da. Ist auf jeden Fall aktiv. Er ist auf jeden Fall mittendrin im Leben und mitten in der Szene. In der Berliner Szene, genau. Also seid gespannt. Wie gesagt, es gibt 2 neue Platten auf Robert Ranch. 4 Stück sind es jetzt insgesamt. Genau. Ja. Juni wird es erscheinen. Wo kriegt man Infos? Wo kann man schauen? Auf jeden Fall unter MySpace und zwar www.myspace.com/Robert Ranch. Dann aber auch auf unserer normalen Internetseite www.robert-ranch.de. Zu den einzelnen Künstlern ist es natürlich am besten, wenn man sich über MySpace informiert. Da kann dann jeder sein Favorite. Ja, es ist leider so. Und er kann dann jeder seinen Favorite raussuchen. Genau. Und dann sind wir jetzt auch bei Facebook noch vertreten. Seit kurzem. Gibt es auch eine Gruppe, ja, wie die es Community halt so ist. Die Community dürfen halt nicht fehlen. Und da kann sich dann jeder raussuchen, wo er uns kontaktieren möchte. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Genau. So, jetzt im Hintergrund, ich mir jetzt nochmal erlaubt, die letzte Nummer hier zu sponsern. Walk in My Shoes von Colleen. Das war die letzte. Die letzte, mittlerweile auch schon ein Jahr her. Genau, fast genau ein Jahr. Raus. Genau. Wie gesagt, Walk in My Shoes, die letzte Nummer. Schickes Tech-House-Teil. Ich würde sagen, geht noch ein bisschen ab zum Sonntag und dann noch mal raus in die Sonne, vielleicht eine Runde joggen, was auch immer. Viel Spaß entspannen. Dabei. Genau. Und wir hören uns demnächst wieder, würde ich mal sagen. Oder, auf jeden Fall. Jetzt sage ich doch noch mal was. Und zwar bedanke ich mich hier für die wirklich super nette, geile Sendung und danke an Robert Rentsch, danke an Colleen, dass sie das moderiert hat. Und genau, sie hat es gesagt, nächsten Monat, ja, in einem Monat gibt es ein Spezial über Colleen, was? Diesmal ein bisschen anderes Genre, zum Battle of the East 2010. Kommt wieder zurück nach Bautzen, juhu. Ja, da werde ich einen Gast da haben, das ist der Ludi, einer der ganz großen Initiatoren dieses Events und ein junger, talentierter Breakdancer. Ja, bisschen ein anderes Genre, aber da wird's auch schön. Ich würde sagen, wir hören uns jetzt aber schnell die Nummer nochmal reinschieben, oder? Ja, genau. 4 Minuten haben wir noch und Colleens Nummer wollen wir natürlich spielen. Ihr habt's gehört, nächsten Monat ein Battle of the East Spezial. Colleen managt das wieder. Ich bin natürlich auch dabei. Ja, und hier will noch jemand was sagen. Und ich sage auch adieu und wünsche allen Zuhörern natürlich viel Spaß und noch einen schönen Sonntag. Ja. Wir bedanken uns. War schön. Genau, ich schließe mich dem an. Einen schönen Sonntag, super. Sonnig und eine schöne Woche. Tschüss. Ciao, ciao.